nennen das Verschwörungstheorien, da bin ich gerne Verschwörungstheoretiker. Das muss ich einfach sagen. Die künstlerische Freiheit, die Meinungsfreiheit, sich zu streiten, ist einfach für uns viel zu wertvoll. Aber jemand, der Israels Politik kritisiert, ist doch kein Antisemit. Insofern, ich weiß, das ist verletzt, aber steht drüber. Politpop-Band Die Bandbreite hat einen Aufruf gestartet zu einer Demonstration anlässlich des Terrorunglücks am 11. September 2001. Mit der Zielsetzung, den Neonazis einen Schlag zu versetzen, habt ihr ein Lied gemacht, das da heißt Kein Sex mit Nazis. Du bist ein scheiß Sexist, du bist ein homophobes Arschloch, du bist ein scheiß Antisemit und ich versuch zu mir noch zu reden. Glaube ich, unterstellt hat, dass er sein ganzes Mist nur deswegen gemacht hat, weil er ist ein Trotzler, sondern wer sonst hier gemeint hat. Vor mir stehen mit diesen Texten und mir das selbe nicht sagen. Das kann nicht dein Ernst sein. Du scheiß Typ, ohne Scheiß. Wie kannst du solche Texte schreiben? Texte schreiben, Texte schreiben, Texte schreiben. Mhm. Guten Tag. Mein Name ist Alexander Benisch. Ich bin von Infokrieg TV und möchte heute von der Invasion des Occupy Frankfurt Forums reden. Denn unser super Special Agent Miko hat dort endlich einen Moderatorenposten. Wir haben das von langer Hand geplant und waren sehr erfolgreich. Wir haben Occupy Frankfurt unterwandert. Herr Burns, wollen Sie dazu auch noch was sagen? Alexander, was machst du hier gerade in unserem Studio? Dein Studio unterwandern. Okay, ich sag's dir einmal noch im Guten, sodass du das auch verstehst. Verpiss dich. So schnell geht das? Ich gehe nicht. Ich bleib hier. Alexander, das ist unser Studio. Hier, geh in dein komisches Freak-Studio und mach da deine scheiß Sendung, aber nicht hier. Nein, du bist unterwandert. Nein, wir sind nicht unterwandert. Hau ab jetzt hier. Geh zu deinen Chemtrails. Jetzt zeige ich mein wahres Gesicht. Ich bin das Böse. Ich hab's immer gewusst. Deine Seele gehört schon uns, Herr Burns. Du kannst gar nichts dagegen machen. Und wenn du nicht aufpasst, wirst du zum Roboter. Kommt das von den Nanobots? Ja, und den Chemtrails. Faust im Arsch. Sag mal, Alexander, sollen wir vielleicht die Jule mit reinholen und dann machen wir keinen Porncast alle zusammen? Also die Jule habe ich schon gefressen. Die gibt's nicht mehr. Ja, dann können wir ja zusammen keinen Porncast machen. Da würde ich einfach sagen, spiele ich mal unsere Intro. Lass mich noch ein bisschen spielen. Okay, Herr Burns. Okay. Ich gebe Ihnen Ihr Studio zurecht. Ich beende hier mit Occupy Studio. Weltrevolution kommt in Form von Zeitgeist bei Occupy. Und Stopp für unseren Fan-MD. Hallo. Hi, aber wir müssen jetzt unser Intro einspielen. Ja, dann mach doch mal. Ja, dann mach ich mal. Stopp. Mach. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Das völlig falsche jetzt gerade hier drin. Das wollte ich gar nicht. Ey, wo sind die ganzen Leute hin? Hallo, Leute? Wo seid ihr denn alle? Scheiße, sind abgehauen. Bist du? Ich bin da. Ich auch. Aber die Leute sind alle weg. Wo sind die? Wo sind die Crowd? Wo ist die Crowd? Da. Nein. Sag mir, da ist sie. Ja, ja, so. Mensch. Ha, dann war mein falschen Studio gewesen. Das passiert ja schon mal so. Ja, ist okay. Ja, hallo, Prost. Hallo, Jule. Hallo. Ich glaube, der hat heute schon getrunken. Das ist so wie bei Harald Junke damals. Das ist echt scheiße, wenn du irgendwie im falschen Raum abbiegst, so wie Harald Junke. Das ist echt scheiße, biegst im falschen Raum ab, ja? Und auf einmal ist dann da keine Crowd. Aber hier ist die Crowd. Yo, ja, bei yo. Mir. Bei mir. Hier ist die Crowd. Bei mir. Crowd. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie der auf den Benesch kam, aber er meinte, ich soll ihn machen. Ja, weil ich mir gedacht habe, wir machen jetzt einfach ab und zu, imitieren wir den Anfang anderer Sendung. Das war jetzt mal eine Flasche. Aha. Das ja. Hat sich mehr nach einer Dose angehört. Trinkst du gerade Dosenbier wieder? Nein. Komm, du trinkst doch hier dieses 5% oder wie das heißt. Nee. Komm schon. Gibst du. Wie, du bist auf KenFM. Ich sende jetzt auch auf KenFM und... Auf ihm? Ja, auf ihm. Auf ihm. Der Arme. Auf ihn mit Gebrüll. Du bist ja auch nicht mehr der Leichteste und so. Das wird richtig schwer für ihn. Ah, der ist auch der Allerbeste. Er ist der Beste, der kennt. Mann, der kennt. Du stöhnst ja schon richtig bei dem Gedanken an ihn. Ja, sind wir eigentlich alle gleich laut hier in diesem beschaulichen Studio? Wahrscheinlich, oder? Dann kann ich nämlich hier meine Datumsansage machen. Meine Datumsansage. Es ist der 14. Alles top, sagt der Jackel. Alles toppi, sehr süß. Es ist der 14.03.2012. Es ist kein Porncast mit Jule. Alle fünf sind gleich laut, sagt Alex. Sehr gut. Es ist kein Porncast mit Jule. Ja, Germs tun das auch wieder da. Kein Porncast mit Jule. Ich bin auch wieder da. Hallo. Mhm. Oder wie wir sie auch ganz gerne an der Stelle nennen. Manchmal nennen wir sie auch. Eieieiei, Jule! Echt? Ich habe übrigens, das ist noch nicht so lange her, mit dem Why We Fight geskypt. Ja, das passiert ja öfters. Und da habe ich mit ihm geskypt und im Hintergrund lief die ganze Zeit auf Endlosschleife die Bongos. Ja, die ganze Zeit. das war echt abgefahren. Das macht er war wieder so übermüdet, dass er das irgendwie total gebraucht hat. Ja, er mag das wirklich gerne, sagt er. Ich meine, ich habe es auch gerne ich habe es auch gerne gehört. Richtig, der Mobile Stream steht auch. Wir sind jetzt auch mobile zu hören. Für die Bandbreite sparen müssen oder so. Haben wir jetzt hier auch das richtige Programm. Ja, ihr seid richtig. Es ist gerade kein Porncast und was machen wir heute? Ja, ich bin schon ganz gespannt auf das heutige Thema. Wir machen referenzielle Integrität von SQL-Datenbanken. Nein, du machst das. Und zwar, das zeigt der Stream ja auch an, und zwar zeigt der Stream gerade an, Jule erklärt SQL. Nein, das war dein Thema. Jetzt tu es nicht auf mich hier abbündeln, ja? Jetzt kommt da das Geile. Ich schrieb, als ich das Topic geschrieben habe, habe ich zuerst drin stehen gehabt, Lotto, Toto, was war denn das andere? Lotto, Toto, Faustfick? Irgendwie sowas war das auf jeden Fall. Und da hab mir gedacht, nee, sowas erwarten die ja. Da schreibst du mal schön irgendwas aus der Programmierung. Und das Tolle ist, wir haben ganz, ganz viele Zuhörer. Also wer jetzt wirklich über referenzielle Integrität von Datenbanken informiert werden möchte, gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Hier gibt es das definitiv nicht. Ich fand das total witzig. Im Nachhinein ist das vielleicht gar nicht mehr so lustig. Ich wollte es jetzt von dir erklärt bekommen. Warte, ich gebe mir ganz kurz für das nicht lustige ein Drama. Der FLM, die fühlt sich betrogen. Ja. Ständig lässt du unsere Zuhörer hängen. Mal mutest du dich, mal bist du nicht da. Jetzt tust du hier ein Thema ankündigen, was du nicht bringst. Die hören uns irgendwann nicht mehr zu. Oder sie schreiben mir, dass ich alleine streamen soll ohne dich. Und das geht ja auch nicht. Ja, das stimmt. Also jetzt klär mal, was ist SQL und mach mal. Na, guck, das Punkt ist weg. Ja. Was tut mir? Ich klinge nicht erkältet, ich spreche einfach nur im Moment ein bisschen nasal, weil ich halt mehrere Stimmübungen mache. Und was für Stimmübungen denn? Ja, ich habe SQL gesagt. Aber meinte SQL. Was für Stimmübungen machst du denn? Naja, im Moment spreche ich ja einige Sachen neu ein. Und da mache ich halt Stimmübungen, wenn ich diese Sachen eben anspreche. Und welche deswegen. Denn? Was welche Sachen ich einspreche? Auch und welche Übungen? Na gut, also zum Beispiel mache ich Übungen mit Luft holen, Bauchmuskeln anspannen. Und dann halt konstant durchsprechen, bis die Luft komplett entweicht. Ja. Und dann hole ich durch die Nase wieder leiser Luft, nicht durch den Mund. Ja. Das sind halt gewisse Atemübungen, die ich da mache. Warum? Weil ich halt, wie gesagt, ein paar Sachen neu nachvertone. Und deswegen höre ich mich vielleicht gerade etwas nasal an. Wie, du vertonst die kein Porncast neu? Ich vertone die kein Porncast. Ich synchronisiere die kein Porncasts neu. Du willst dir bestimmt das Schmatzen abgewöhnen, damit der Vorsetti dich nicht immer dran erinnern muss. Unter anderem auch das. Ja, unter anderem auch das. Aber das ist nicht das Einzige, sondern es geht auch dabei um eine sehr betragene Stimme. Und da ist es eben so, dass du das halt wirklich permanent üben musst und das nervt extrem und deswegen bin ich auch gerade nasal hier wieder am Start. Außerdem habe ich gerade geschlafen. Und das könnte auch sein, dass ich da vielleicht auch nicht so ganz ausgeschlafen bin. So ist das halt. Können wir über den San Carlos Airport reden? Können wir machen. Aber zuerst würde ich ja gerne von dir wissen, ist es wirklich so, dass der DDoX mit F5 und Tab ausgeführt wird? Nein. Nein. Nein. F4. Als ob ich jetzt als Anführer von Anonymous, ja, hier jetzt erklären würde, wie man Detox betreibt. Und besonders auch noch dir. Dir? Nee. Wer weiß. Du bist bestimmt irgendwann mal hier beim FBI und dann verrätst du mich. Anonymous. Du bist ja, also Anonymous. Die Anführung von Anonymous. Ja. Hast du es nicht gewusst? Nee, ehrlich gesagt habe ich das nicht gewusst. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das gewusst, hätte ich Kuchen gemacht. Mit einer Nagelfeile drinne. Mit einer Nagelfeile drinne. Ja, weil mich sucht man ja jetzt mittlerweile auch. Du hast da Wind im Zimmer. Ja, das war meine Nase. Deine Nase macht Wind? Meine Nase macht Wind. Ich habe mal kurz das Headset ein wenig jetzt hier so anders ausgerichtet. Weil sonst, das war jetzt nur linkes Nasenloch. Rechtes Nasenloch. Ja. Ich habe eine Nase Beide im Zimmer. Zusammen? Beide zusammen. Das hört sich irgendwie nicht gut an, beide zusammen. Du hast einen fahren lassen, sagt Laxo. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Aber wenn man so heißt wie ein primäres Geschlechtsorgan, da unterstellt man das vielleicht einfach. Du sollst die Nase im Zimmer grüßen. Ich grüße die Nase. Ist die eigentlich so groß wie die von Mike Krüger? Größer, größer. Die nimmt den halben Raum ein. Das ist so eine Nasenbär-Nase. Ja, ja. Ja, so eine Buhu-Nasenbär-Nase. Mhm. Weil Buhu ist ja das offizielle Gespenst-Nasenbärchen. Der Rem ist auf Drogen. Das war wahrscheinlich noch nie anders gewesen. Weil tatsächlich können wir den nicht zum Lachen bringen, das geht einfach nicht. Nee, eigentlich ist das Ganze auch überhaupt nicht lustig, was wir hier machen. Nee. Wir müssen noch entscheiden, wer von uns Deko ist. Deko? Ja. Bin ich Deko, da bist du Deko. Aber du musst verstehen, Deko, wie bei der Barbara Schöneberger Show damals auf Pro7, du liegst dann nackt im Aquarium. Hinter mir. Da lag jemand nackt im Aquarium. Ja, nicht nackt, aber halbnackt. Wurde das rein zufällig auf der Reeperbahn gefilmt? Ich kenne da nämlich so einen Glaskasten. Nein, auf der Reeperbahn. Oh, okay. Im Haibecken. Oh, apropos Haibecken. Ich lache mich zwar jetzt schon total kaputt, ja, aber keinen wird es interessieren und keiner wird genauso lachen wie ich, aber ich habe heute, um mich von meiner Magisterarbeit abzulenken, auf ARD irgendwas Seebär, bla bla bla und Co. geguckt. Das ist vom Hagenbecker Hamburger Zoo. Mhm. Und mir gefällt ja. Ja, du musst ja gleich von den SQL erzählen. Da darf ich ja mal kurz meine Zoogeschichte erzählen. Ja, ja, nein, aber es war bis jetzt schon. Nein, okay, klar, Entschuldige. Auf jeden Fall hat der Hai Harry heute seine Sally verlassen. In irgendeinen anderen Zoo. Und. Also, das Hai-Pärchen Harry und Sally, ja? Haie sind keine Pärchentiere. Ja, aber die haben doch schon Kinder miteinander gemacht und so. Ja, aber deswegen sind die doch keine Pärchen. Die sind auch zusammen in einem Becken, glaube ich, geschwommen. Aha. Auf jeden Fall gab's den Spruch irgendwann, Sally trauert dem heißen Harry hinterher. Also dem heißen. Und dann, also mir gefällt ja der Kommentator von dieses Hamburgerische, was der da hat. Und dann hat der ständig irgendwas gesagt, die Verlegung geht jetzt in die heiße Phase. Oder es ist heikel oder heiter oder die Heizung ist an. Und dann zum Beispiel, ja, also die fahren auf der Autobahn und dann ging es darum, ob das dass der irgendwie der Harry ist im Winter nach zum Hagenbeck zugekommen und es fährt jetzt wieder im Sommer in den anderen Zoo und dann geht es auf dem Highway. Ich fand's lustig. Tja, wollte ich nur mal so kurz erwähnen. Okay, damit hätten wir den heutigen Titel für die Folge auch wahrscheinlich gefunden. Heiter, heikel, heiß, Highway. Heiter, heikel, heiß, Highway. Aber alles ja, mit AI. Auf dem Highway fährt er jetzt zum anderen Zoo. Ich wusste gar nicht, wie gesagt, dass Haie Pärschkentiere sind. Pärschken. Jetzt haben die Kinder miteinander gemacht. Ja. Oh ja. Yeah. Guck mal, uns hat man gar nicht gehört. Man hat meine tolle Hai-Geschichte gar nicht gehört. Doch, nur auf dem Mobile nicht. Oh. Ja, sonst hat man uns gehört. Die Mobile-Nutzer, die haben da gerade, weil der Mobile-Stream, der wurde gerade einmal neu konfiguriert. Jetzt hört man uns auch vernünftig auf dem Mobile. Deine Hai-Geschichte ist ja für die Ewigkeit leider abgespeichert. Das ist ja das Problem. Du wirst irgendwann, so in 20 Jahren, wenn du mit deinem Mann an deinem Kamin sitzt, wird er dich fragen, sag mal, Jule, was hast du damals eigentlich in diesem jetzt abgeschalteten Internet so getrieben? Naja, weißt du. Ich erinnere mich nicht mehr. Alzheimer im letzten Stadion. Ah, Alzheimer. Man kann nicht mit Haiwitzen echt super. Oh, die Lockenlust ist ein armer Mobile-Hörer. Die Lockenlust. Der hat meine Haigeschichte nicht gehört. Okay, möchtest du sie noch einmal Sally, erzählen? Wie die Sally dem heißen Harry hinterher trauert. Soll ich die Geschichte vielleicht einmal ganz kurz Nein. zusammenfassen? Die ist so doof, aber ich musste trotzdem lachen. Das ist wie das Weder bei Ditsche. Entschuldige, wie das was? Ach, da. Ach, jetzt lachst du darüber. Als ich das erzählt habe, fand ich es total bescheuert. Ja, finde ich immer noch. Ich habe was mit. Ich finde das voll klasse. Ach ja. Ich wollte nur einmal kurz eben vorsehen, den Titel hier so reinlegen. So. Welchen Titel? Für die heutige Sendung. Der ist? Ich habe es nochmal überdacht. Der Titel ist Heiser Feger. Inspiriert durch die Alex. Ich finde, das ist ein schöner Titel. Heiser Feger. Weil wir müssen ja auch ein bisschen im Porno sein. Lass dich zwei Fische, sagt der eine Hai, sagt der andere wo. Und der Fail-MD ist high as fuck. ja. Okay. Die SQL. Die SQL. Mach mal. Soll ich mal ein SQL machen? Ei, der Jackie. Sekunde. Wegen. Da war das Stichwort. Sekunde. Ei, ei, ei. Okay. Immer wenn ich jetzt Jackie sag, machst du ei, ei, ei. Nein, du hast Ei gesagt. Ei. Ja, das ist das Allerbeste. Ich fühle mich immer, also wenn ich mit dir oder mit dem Why We Fight spreche, fühle ich mich immer wie auf dem Schiff. Das ist unglaublich. Das ist immer wie auf dem Schiff. Oh, meine Flasche ist schon leer. Ich habe mir heute, ich war heute beim Anadolu Market meines Vertrauens und dort habe ich eingekauft und das ist so geil. Der Laden ist wirklich, also er ist nicht meines Vertrauens. Weil der hat überall so Klebeetiketten. Also erstmal habe ich mir heute Uloda gekauft. Kennst du Uloda? Nee. Okay, die Naps sagen dazu Ulodak. Kennst du das vielleicht dann eher? Ulodak. Das ist nee. So eine türkische Brause, die schmeckt wie abgestandene Spreit. Nee, kenne ich nicht. Also als ich die zum ersten Mal getrunken habe, ja, also es heißt Uloda, es heißt nicht Ulodak, und weil das G hat einen Strich drüber, dann spricht man das nicht. Das hat mir einen. Auf jeden Fall schmeckt das halt beim ersten Mal, als ich es getrunken habe, wie abgestandene Spreit, die du so eine Woche hast stehen lassen im Glas. Ja? So. Und ich habe mir da so eine Literpulle heute geholt und da stand ein Preis drauf: 2,39. Ja? 2,39, nee, 2,49. So. Dann bin ich halt damit zur Kasse. Und der Typ lief mir die ganze Zeit im Laden schon hinterher und hab das dann dahingestellt. Dann kam er, guckt so auf den Preis, knibbelt den runter und macht so 1,39 drauf. Ja, so eiskalt. Und bonkt dann auch 1,39. Ich so, ja, danke. Er so, war falsch. Ich so, okay, cool. Alles klar. Dann bin ich später nochmal los, weil ich halt hier noch Fladenbrot gekauft habe und viele andere Lustigkeiten für mein persönliches. Ich feiere heute hier meine türkische Nacht. Und bin ich da rein, Fladenbrot, eigentlich 80 Cent. Ja. Nimm das halt, leg das auf das Band. Er nimmt einen Preis und klebt den drauf. Und zwar dann nicht 80 Cent, sondern 1,29 Euro. Und ich sag, Entschuldigung, aber wie stimmt das jetzt gerade? Ich war gerade schon. Das war falsch. Du hast, genau, und er sagt, war falsch. Und ich sag, ja, der ist gut. Hab mich einmal Tränen gelacht. Ja, ja, bin ich Tränen gelacht. Das war so gut. Das war wirklich wie, also das kannst du gar nicht. Dann habe ich Samba Oleg gekauft. Ja. Und das Samba Oleg kostet irgendwie, weiß ich, glaube 2, muss drauf gucken, 2,39 oder so. Habe das dann auch dahin gelegt und habe dann gesagt, okay, ist der Preis richtig? Und er guckt so, hat dann genickt. Ich so, okay. Hab mich dann kurz umgedreht, ja, und ich guck mir da drauf, da war da nicht 2,39 drauf, sondern 2,59. Das war wirklich, ich habe dazu nichts mehr gesagt, aber das ist wirklich, das ist unglaublich. Ich habe mich gefühlt wie im Sketch. Ich habe die ganze Zeit die Kamera gesucht. Ja. Du warst auf dem Bazar. Du hast es wieder gesagt, aber ich kann es nicht permanent machen. Ei, du warst auf dem Bazar. Ja, so habe ich mich da auch gefühlt. So habe ich mich da gefühlt. Aber das ist, wie gesagt, also ist echt, glaube ich, nicht so der Laden meines unendlichen Vertrauens. Aber es war sehr, sehr, sehr, sehr lustig. Es war sehr lustig. Ein geiler Laden, kann ich nur empfehlen. Zumindest hat jetzt der Chat sehr kontrovers darüber diskutiert, ob das Uludak, Uluda, Uludai, Uluduk heißt. Es heißt Uluda. Ja, benannt nach dem Gebirge. Ich glaube, das ist ein Gebirge in der Türkei. Da bin ich mir relativ sicher. Aber wir fragen mal Uludage. So. Der Boot ist kaputt, das merkst du aber jetzt auch jetzt, gell? Ach so, ja, der ist kaputt. Wer hat den Bot kaputt gemacht? Das ist das einzige. Grade. Müb Müb basiert auf dem Bot. Ohne diesen Bot ist Müb Müb nichts. Tja, dann ist halt Möb Möb nichts gerade. Tja, dann müssen wir aufhören. Außerdem ist der Bot schon länger kaputt. Das fällt allen auf, nur nicht dir. Ja, ich benutze den halt sehr selten. Nee, ja, genau, total selten. Aber ich weiß warum, weil, ja, genau, ja, weil einige, ja. Jackal hat's, ja. Ja, ist ja, richtig. Ja. Ist ja. Richtig. Ja, so, ja, heute ja. Gibt es übrigens. Ja. Heute gibt es übrigens als. Ach, falsch. Falsch abgebogen hier im Studio. Ja, das passiert mir auch mal. So, da gehe ich doch mal. Heute gibt es Paderborner. Das Aha. Kennst du nicht, ne? Nee. Paderborner Pilsener. Auch eines der kleineren Biere. Sehr, sehr unterschätzt, sehr, sehr, sehr, sehr unterschätzt, aber unglaublich süffig und verdammt gut im Abgang. Ja? Das war ein Attentat. Ein weiteres. Ihr solltet sehen, wie ich gerade hier strategisch der Kugel ausgewichen bin. Ich fühle mich ein bisschen wie in der Matrix gerade. Und was ihr alle nicht wisst, war das ein Salut oder ein Attentat? das wird niemand herausfinden. Erst okay. Wenn man deine Leiche findet. Ja, Paderborner. Frisches Paderborner Landbier. Du findest auch immer noch eine billigere Plörre. Na. Das stimmt nicht. Also, das ist wirklich, es gibt Biere, die werden unterschätzt. Dazu gehören auf jeden Fall Vekühler. Und, ja, genau. Hansa ist zum Beispiel ein Bier, was gar nicht geht. Also, Hansa geht gar nicht. Vekühler ist toll, Paderborner ist toll. Und so als drittes kleines Bier, wie heißt denn das? Das haben wir letztes Mal bei Jarkill getrunken. Genau. Ach, als du die 100 Euro versoffen hast? Als ich die 100 Euro veroffen habe. Ja, die 100 Euro, ja. Die 100 ja. Euro. Ja. Nee, ich habe Euro gesagt, ja. Ja. Also, in einem Forum steht, Uludag hat drei Aussprachen. Das kommt auf den Dialekt in der Gegend an. Ja. Den türkischen Dialekt, den ich spreche, da sagt man da. Oder man sagt Und auch... Vicky? Ja, da. Ja, man sagt aber auch, war falsch. Vicky sagt, Uludag ist eine Handelsmarke der Brause Gazos. Richtig, da steht bei mir auch drauf hier, Uludag seit 1930 gebraut, original türkisches Erfrischungsgetränk. Abgefüllt in, ja genau, und unter anderem abgefüllt für, in Mannheim übrigens. Ey, das wird bei euch da in der Ecke abgefüllt. Alter, ihr seid an der Quelle. Wer wirklich denkt, das war eine Ente, der hat noch nie meine Ente gehört. Das sind ganz ekelhafte Geräusche. Die kann der Vorsicht ja dann auch rausschneiden. Und da ist sie weg. Die Jule musste mich mal wechseln. Ach, mich kann man rausschneiden. Wer hat das Kind ins Studio gelassen? Wer hat wieder das Kind ins Studio gelassen? Wer hat das Kind ins Studio gelassen? Es ist nur so doof, dass ich immer das Mikro-Dingsbums ändern muss. Ja, da gibt es bestimmt einen Workaround für. Ja. Aber der Herr kam ja heute nicht mit TeamViewer auf meinen Rechner. Der Mac hat wieder Scheiße gebaut. Kann das sein, hast du vielleicht eine Firewall an oder so? Oder irgendwas anderes Merkwürdiges? Nein. Hat doch, der Vibe-Fight kam doch vorgestern auch ganz locker auf meinen Dings. Hast du eine Detox-Protection zufällig an? Oh, ja, das stimmt. Ah, deswegen. Ja, dann mach gleich dein Detox aus, dann müsste das eigentlich gehen. Scheiße, dann muss ja Facebook diese Nacht draufbleiben. Ich wollte es eigentlich heute runternehmen. Wolltest du Facebook down machen? Ja. Down machen. Ja. Ja. Ich kann das ja. Wodurch also man machst du muss das? Immer wechseln, sagte Jackal. Die Mikros. Ah, ja, richtig, ja, genau, der Workaround, ja, genau, das virtuelle Mikro, ja. Ah, nee, es gibt keinen Workaround, aber das müsste doch mit einem virtuellen Kabel gehen. Nein, da steht ja, dafür gibt es keinen Workaround, das ist so, es ist ein virtuelles Mikro, man muss immer wechseln. Ich habe selektiv gelesen und ich bin davon ausgegangen, dass es einen Workaround gibt durch ein virtuelles Mikro mit virtuellen Kabeln. Davon bin ich einfach mal ausgegangen, aber das scheint dann nicht zu gehen, das ist natürlich ein bisschen... So, SQL. SQL. Erzähl mal. Ja, es ist der so, Jack als... Der hat uns heute nur wegen SQL. Ich weiß, das ist nämlich meine neue Masche. Ja. Ja, die neue Masche ist einfach, wir kündigen super interessante Tech-Talks an, ja, und in Wirklichkeit und machen wir dann das Gleiche, was wir vorher machen. Das ziehen wir so lange durch, bis die Leute dann erkennen, aber ihr habt doch gar nicht über SQL gesprochen. Und dann sagst du, war falsch. Herr Jackal geht jetzt. Du hast es eben total strategisch falsch gemacht. Du hättest mal sagen sollen, nein, ich erzähle später von SQL. Okay, warte. Später kommen wir übrigens noch zu dem Thema referenzielle Integrität von SQL-Datenbankensystemen. Unter anderem mit dem großen Schwerpunkt und den Fokus auf referenzielle Integrität. Man darf nicht vergessen, Integrität ist eines der allerschwierigsten Probleme in der SQL-Datenbank. Aber dazu später. Aber dazu später. Ich möchte doch einen kleinen Teaser vielleicht dazu bringen. Ja. Sag das mal bitte 10-mal ganz schnell hintereinander. Was denn? Was du eben gesagt hast. Was referenzielle Integrität von Datenbanken? Ja, 10-mal ganz schnell. Nee, geht ja nicht. Das scheitert ja an den referenziellen Integrität. Integrität. Nein, das Problem ist einfach, dass halt viel daran gecodet wurde. Und SQL ist ja nicht SQL schon immer, sondern früher hieß es SQL. Und from SQL, das war halt Structured English. Zu Prequel. Zu Prequel. Und vom Prequel zu SQL. Und das Problem ist einfach, dass die verschiedenen Standards da drin... die sind äußerst schwierig, deswegen gibt es bei den Übersetzungen, gerade die Integrität, davon spricht man eben halt, gibt es sehr, sehr, sehr viele Problemwege und Problemdiagramme. Aber ich möchte da einfach einmal ein Problemdiagramm, ja, das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man sich das vorstellt, schnacke die Schnu, da. Das ist eines der Hürden und eines der Problematiken dabei, wie man das halt aufbauen kann. Und ja. Aber dazu später, wie gesagt, mehr. Faust im Arsch. Ich mag es, wenn sie das macht. Das mag ich nicht, wenn sie das macht. Naja. Das hat mir übrigens alles Alex geschickt, nachdem ich mich auf Twitter beschwert habe. Das ist ich ja weiß, nur... habe ich gesehen. Gut. Ich habe Twitter gelesen. Ich habe übrigens gelesen, es hat sich einer über die gestrige Nitrozellulose... Habe ich auch. Ja. Bei dir auch noch. Das fand ich so toll. Ja, der hat gepetzt. Ja, der Rio hat mal Twitter gelesen. Ich habe Twitter gelesen, ja. Das ist auch eine schöne Aussage, oder? Ich habe Twitter gelesen. Ja. Hast du eigentlich auch das Problem, kennst du Leute aus dem wahren Leben, die dir bei Twitter folgen? Ich habe eine, die mir zwar folgt, aber die nie auf Twitter on ist. Ja, und das hat meine Frage jetzt sehr beantwortet. Ja, nein, also nicht auf die auf Twitter sind und mir auf Twitter folgen. Ich habe meine beste Freundin, die mir auf Twitter ohne Account stalkt. Aha. Die stalkt. Die stalkt, mich. Als ich letztens gesagt habe, ich muss jetzt auflegen, meine beste Freundin ruft an, habe ich bei ihr gemeldet. Und sie sagt, ja, ich hätte ihr noch 20 Minuten gegeben. Ich war dann extra geguckt, ob du castest. Ich war extra auf Twitter. Bist du sicher, dass es deine beste Freundin ist oder vielleicht irgendjemand, der engagiert wurde? Nein, das ist meine allerliebste beste Freundin. Ich werde der Sache mal auf den Grund gehen. Dedox. Dedox für die beste Freundin von Jule. Quatsch. Ja, aber gestern... Ja. Gestern war irgendwie langweilig. Es war anstrengend auch. Ich habe mich danach übergeben. Ja. Freiwillig oder? Nee, ich habe mich jetzt nicht wegen der Nitrocellulose übergeben, aber ich hatte so Migräne. Ja, ich kenne das. Es wurde immer schlimmer, je länger die Sendung blieb. Ich kenne das, ja. Und danach war ich halt fertig. Was nimmst du bei Migräne? Gar nichts. Schlafen. Die gar nichts. Ich gehe ins Bett. Du nimmst keine Medikamente? Nee. Ich habe nämlich meistens Migräne, wenn ich keinen Schlaf gekriegt habe. Oder wenn ich ein paar Tage hintereinander zu wenig geschlafen habe. Und dann gehe ich halt früh ins Bett und schlafe und dann habe ich die irgendwann auch nicht mehr. Ja, aber... okay. Also normale Kopfschmerztabletten funktionieren nicht. Und, Ja, das stimmt nicht. Ja so schon mal nicht, aber okay. Also, nee, also ich habe trotzdem noch Kopfschmerzen, wenn ich sie nehme. Ja, aber weniger. Nee, eben nicht. Okay, dann hast du eine... Wo hast du denn die Migräne? In der Schläfe oder wirklich im Kopf? Kopf. Okay, ne, das ist eine andere Art dann, die du hast, okay. Und wenn ich Tabletten nehme, habe ich nicht das Gefühl, sie weniger zu kriegen. Ich habe nur das Gefühl, dass ich, wenn ich geschlafen habe eine Weile, dass sie dann verschwinden. Okay, das geht bei mir zu... Nee, das geht bei mir gar nicht. Also ich hatte einmal einen Anfall gehabt, also einen richtig guten Schub. Da habe ich zu spät Tabletten genommen, weil normalerweise nehme ich die schon relativ frühzeitig. Und dann geht es normalerweise auch. Aber da habe ich die Tabletten zu spät genommen, bin dann eingeschlafen und bin wach geworden. Und das ging gar nicht mehr. Und dann wollte ich zur Notfallapotheke mir eigentlich dann richtige Medikamente holen, weil ich habe da noch so ein tolles Rezept, was ich dann einlöse. Unter anderem auch Beta-Blocker, die ich dann nehme. Und da bin ich dann nachts halt versucht loszufahren, aber es ging nicht. Es ging überhaupt, ich konnte nicht mehr, Auto fahren, das war nicht möglich. Also da ging wirklich gar nichts mehr. So richtig gar nichts, gar nichts. Das war echt heftig. Da habe ich gedacht, okay, jetzt, ja. Und dann habe ich doch noch zu Hause zwei Beta-Blocker gefunden und habe mir die dann halt reingedrückt und dann ging es. Also das war wirklich ganz, ganz heftig. Das war ganz, ganz, ganz, ganz heftig. Okay. Das war, naja. Nee, also ich habe zwei Arten von Kopfschmerzen. Einmal, wenn ich merke, ich müsste mal wieder mein Zimmer lüften. So nach 6 Wochen. Ja. Fällt dann mal auf. Hm. Nein, aber dass mir der Sauerstoff fehlt und so im Du Zimmer. Rauchst nicht, oder? Nein. Mhm. Und dann halt, wenn ich zu wenig geschlafen habe. Und wenn ich zu wenig geschlafen habe, dann muss ich ins Bett. Ach. Ja, nein. Und dann ist aber, es auch wenn du Durst weg. Hast, ne, musst du dann auch trinken. Mensch, ja, du machst du Sachen. Du nicht? Du auch? Du machst Sachen. Denn auf alle Fälle fand ich es gestern lustig, dass ausgerechnet sich jemand bei dir beschwert. Ja, ich bin da sozusagen die moralische Beschwerdestelle. Ich finde das lustig. Und ich kannte den aber gar nicht. Ich auch nicht. Ihr könnt euch ruhig weiterhin, wenn ihr Beschwerden habt, alle beim Rio melden. Der hört das immer und liest es immer gerne. Es wird gefragt, warum Beta-Blocker bei Migräne helfen. Also auch Tackleman hat ja auch stark Migräne. Auch da, also Beta-Blocker drücken ja halt den Blutdruck. Und es ist eben das Problem, dass der Blutdruck das Problem bei der Migräne meistens ist. Und zwar spielt er halt komplett verrückt. Bei mir ist es eben so, dass ich selbst im Ruhezustand jeden Pulsschlag als Gehämmer in den Schläfen bekomme. Also so richtig, so vom Allerfeinsten. Und wenn ich dann mich noch bewege, ja, alter Vater, dann geht aber richtig die Post ab, also so richtig. Ich kriege dann auch so Schüttelfrostattacken und, also so richtig gut. Das ist schon nicht schlecht, weil das wirklich from the finest. Aber habe ich relativ selten, weil ich mittlerweile echt rechtzeitig die Tabletten nehme. Ich habe das so eingependelt, das geht ganz gut, dass ich, sobald ich den ersten Anflug merke, nehme ich so 2-3 Ibuprofen, 400er, und dann geht es auch. Dann komme ich auch über den Tag. Dann ist es okay. Ja. Ja, genau. Genau. Genau so ist es. Nee, so ist es nicht. Ja, gut, ich wollte medizinisch auf den Chat nicht weiter eingehen, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Also der German Student fand, dass der Tackleman gestern zu sehr auf seiner Meinung beharrt hat. Das habe ich aber auch. Ich glaube, das war das Pech vom Tackleman. Und der Jarkill, aber eben während des Podcasts wurde doch gar nicht so viel Werbung gemacht, Jarkill für Möb-Möb-Cast. Das war doch alles nur im Chat. Und den das Chat haben für wir nicht Möb-Möb-Casts. Ja, für nicht Möb-Möb-Cast, aber eben Podcast nicht. Ja, das ist mir... Ja, das ist mir egal. Die zahlen ja Geld dafür. Also jetzt gerade Tackleman mit Ohrenbluten zahlt ja alleine schon 200 Euro im Monat, dass er auf Möb-Möb werben darf. Das ist okay. Also das können die halt dann machen. Oh, guck mal, der Jackie hat sogar mitgestoppt. Mit einer Stoppuhr. Ich glaube, ich frage mal bei Benisch, ob der uns die Sendung hier sponsort, den Kein Porncast. Das wäre ja nicht eine ganz gute Idee. Ich frage den mal, ob er da so ein bisschen was raustut. Man darf ja nicht vergessen, dass zum Beispiel jemand wie die Alex zum Beispiel von den Hoxillas kam. Und da haben die Hoxillas noch nicht auf Möb-Möb gestreamt. Deshalb finde ich das jetzt nicht so verwerflich, wenn man am Anfang was irgendwie... Nein, das ist okay. Also wie gesagt, das ist okay. Ich habe ja auch horrendes Geld bei den Hoxillas bezahlt, dafür, dass die für mich geworben haben. Das ist okay. Man muss in der Szene einfach auch so ein bisschen rumklüngeln und wenn es halt dann da um richtig Scheine geht, ja, ich meine, kein Problem. Ja, wir haben es ja. Außerdem ist es immer gern gesehen, wenn die großen Herren der Podcast-Szene dann auch mal den Namen vom kleinen Rio in den Mund nehmen. Hallo. Tun die das? Manchmal. Also einer zumindest. Nee, auf alle Fälle, gestern, es war schon irgendwie anstrengend. Ja, ist es mit dir immer. Das liegt nicht am Format. Wir könnten auch Ponys Politik sprechen und das wäre sehr anstrengend. Nee, ich kam mir vor, ich würde mit dir über Politik sprechen. Oh. Gestern gab's Talk Nitrocellulose, da habe ich mit dem Tackleman über täglich grüßt das Murmeltier geredet. Was ich auch sehr, sehr interessant fand, war die Tatsache, dass ich zweimal in meinen Tweets erwähnt habe und zweimal von zwei unterschiedlichen Männern gefragt wurde, welchen Film wir denn gucken und besprechen. Ja, aber das ist ja, das, da wollte ich gerade übrigens erstmal drauf hinaus, richtig, da kamen wir überhaupt erstmal dahin. Also es ist so. Ich habe zum Beispiel das Problem, dass wenn ich Leute im Real Life kenne, habe ich das Problem, dass ich nicht mehr weiß, ob ich das jetzt getwittert habe oder denen erzählt habe. Ja? So, das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass du bei Twitter auf jeden Fall irgendwann so einen gewissen Superfilter hast, wo du einfach sagst, okay, das steht da, ich habe das so verstanden, muss aber trotzdem nachfragen. Ich glaube, das ist ein echtes Problem. Also so langsam wird Twitter zu einem, ja, weil ich auch nicht verstanden habe, welchen Film ihr macht. Aber es ist nicht verstanden. Erst beim zweiten oder dritten Mal lesen. Und was hat das jetzt damit, das hat was mit Real-Life-Leuten und Twitter-Leuten zu tun? Hä? Nein, du hast den Übergang nicht bekommen, oder? Du hast den Absprung nicht mitgekriegt. Nee. Ich wollte einmal zurück... Mal. Okay, zurück zu dem vergangenen Thema. Das vergangene Thema ist gewesen, ich weiß manchmal nicht, ob ich Real-Life-Leuten was erzählt habe, was ich getwittert habe, ja, oder ob ich es denen halt so schon erzählt habe. Und dann, Punkt, um auf Nitrocellulose nochmal einzuhaken, ich habe auch nicht verstanden, was du da wolltest. Ich glaube, dass Twitter einfach dafür relativ schlecht ist, um so einen unglaublich komplexen Wortwitz zu unterbringen. Hast du das verstanden jetzt? Mhm. Verstehst du nicht, oder? Doch, aber ich fand das eigentlich einleuchtend. Ja. Die beste Szene ist eh, wo das Vieh aus dem Gehege holt. Ja, genau, weil mit mir täglich grüßt das Murmeltier. Das war so klasse. Keiner hat den irgendwie verstanden. Das tut mir leid. Habe ich schon erwähnt, dass die beste Szene ist, wo das Viech aus dem Dingen da rausholt und das total doof guckt und er auch total doof guckt? Das ist die allerbeste Szene. Wobei die zweitbeste ist, wo er mit dem Murmeltier durch die Gegend fährt. Das ist auch sehr schön. Ich mag es, wenn er mit dem Murmeltier unterwegs ist, weil ich finde Murmeltiere auch so unglaublich toll. Weißt du übrigens, wie Murmeltiere machen? Nein, wie denn? Tja, eine Sekunde. Da muss ich mir eben räuspern. Okay. Die machen mehr so. Ne? Das ist mehr so ein Nagergeräusch. Hast du den Phil synchronisiert? Ich habe, ja. Naja, ich wurde ja gefragt, ob hier ist übrigens die Szene, die allerbeste ist. Zack. Das ist die Szene, wo das Viech dann da rausholt. Das ist super. Ich könnte mich da stundenlang wegbrüllen, wie das Vieh guckt. Es guckt so unglaublich beleidigt. Es ist toll. Ist das überhaupt die Szene aus dem Film? Aber es guckt auch beleidigt. Ich mag beleidigte Murmeltiere. Also nochmal zum Mitschreiben. Der Torg hat keinen Twitter. Und er dachte, das nächste Nitro-Zellu-Dingsbums sollte Californication behandeln. Ich glaube, das wäre auch Californication gewesen. Das war schon. Californication war schon. War schon? Ich bin ja gestern auch nur für den Witzmann eingesprungen und ich glaube, der Tackleman wird auch mit mir nie wieder eine Sendung machen. Gott sei Dank. Ich fand ja, das also ist schon kennzeichnend, dass du ihn einfach so mit mir gestreamt hast lassen. Ich habe einfach den Tipp gegeben. Du hättest ihm sagen sollen, wie anstrengend ich bin. Das habe ich, glaube ich. Wie nutzt du denn Twitter? Liest du zum Beispiel deine ganze Timeline? Auf jeden Fall, klar. Klar lese ich meine Timeline, natürlich. Du bist so ein Lügner. Nein, ich lese wirklich meine ganze Timeline. Also ich versuche zumindest, also ich lese am Tag ungefähr, lass mich überlegen. Also über den Daumen, weil der casht ja immer die letzten 100er Cache, also 400 Tweets am Tag lese ich wohl. Und davon verstehen tue ich ungefähr... Einen. Nee, weil mir halt Zusammenhänge in den Mentions vielleicht manchmal fehlen. Verstehen tue ich davon so 50%, das würde ich mal so einfach schätzen. Und ja, aber ich bin schon ausgelastet damit, die eigenen Mentions halt wegzuarbeiten. Dann bin ich schon eigentlich komplett ausgelastet. Deswegen ist du bist so ein gefragter Mensch. Na, das nicht, aber es ist halt schon, es ist echt stressig. Also das ist echt stressig. Und bei manchen Tweets guckst du halt einfach drauf und denkst dir, wie Jackal auch schreibt, da hat er völlig recht, die willst du gar nicht verstehen. Und wenn er dann da drin rumrollst und die Konversation dir anschaust, ja, manchmal willst du die Konversation auch einfach nicht lesen. Also, das ist echt schwierig. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Also meine Timeline besteht zu 80% nur aus irgendwelchen Organisationen und aus Hilfsorganisationen und so. Und da gucke ich rüber und meistens auch nur nach Südafrika, weil die brauche ich momentan für meine Magisterarbeit. Ja, das ist okay. Das ist eine geile Quelle. Das ist auch cool. Ich folge zum Beispiel, also Freedom House folge ich oder dann halt auch verschiedenen UN Organisationen und solche Sachen und da gucke ich dann eigentlich nur drüber und gucke dann halt in meine Menschen und da habe ich relativ wenig zu tun zum Glück und dann kann ich mich auch wieder anderen Sachen widmen. Alex, ich weiß gar nicht, warum du findest, dass der Tackleman toll auf mich reagiert hat, aber egal. Das sehe ich anders. Ich habe hier übrigens noch ein tolles beleidigtes Murmeltier. Das findest du nicht, er hat toll auf mich reagiert? Weiß nicht, ich habe die Sendung nicht gehört. Und Talk, den Podcast Mitschnitt, den gibt's irgendwann noch. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Tackleman gestern mein Band bekommen hat oder nicht, weil ich sollte 150 Megabyte über Skype ihm schicken bei einer 1000er DSL-Leitung. Das müssen wir mal gucken, ob das irgendwie geklappt hat. Ihr wisst ja, Jule nimmt auf Bändern noch auf und die hat jetzt 150 verschiedene Banddosen in Skype versucht. Ich musste gestern das erste Mal seit langem wieder mal nebenbei mitschneiden. Wobei, ein eigenes Band. Wobei, weil wie Fight, der jetzt noch schläft, den Schlaf hat er sich auch sehr verdient. Der war die letzten Tage immer permanent irgendwie da. Warum findet denn Alex, ist das ein Witz war mit dem Recording? Die weiß wieder Sachen, die ich nicht weiß, glaube ich. Nee, ich glaube, dass das vom Sinngehalt her ein Witz gewesen ist. Ich glaube nicht, dass das ein lustiger Witz von wegen, wir ärgern jetzt Jule, sondern ein Witz von wegen, dass es die Sinnhaftigkeit nicht erfüllt hat. Behaupte ich jetzt einfach, aber... Keine Ahnung, ich bin dann irgendwann ins Bett und dann ist es immer noch geladen und dann war mir das auch egal, um 4 irgendwie war er offline und so. Mal gucken, also ich hoffe, es kommt wieder, weil das war, also... Wir haben uns am Ende der Sendung, für die, die es nicht gehört haben, darauf geeinigt, dass wir uns nicht einigen werden. Ich kam mir echt so vor, als würde ich mit dir über Politik diskutieren. Das war genau so. Ja, ich höre mir die Folge an, dann kann ich gucken, wem ich recht gebe, aber Ich würde jetzt mal einfach, wollte ich gerade sagen, der Fan ist halt, aber würde ich dir schon mal nicht recht geben. Ja. Aha. Wir haben gleich wieder eine Stunde auf der Uhr. Ja und? Was ist das für ein Scheiß-Sound eigentlich? Der Sound ist scheiße. Das ist eine Flasche gewesen. So. Das ist die Flasche. Das ist nicht die Flasche, das hört sich an wie ein scheiß Windows-Sound. Eine Flasche. Das ist auf keinen Fall eine Kuh. Das ist mehr eine Kuh als deine. Als ein Blauwal. Ich mache einmal kurz den Wal zum Vergleich. Ja, das stimmt schon. Das, also, FellMD hat wieder da ein Thema. Sollen wir über Politik reden? Der will immer, dass wir über Politik reden. Nein. So, selbst Vanita 5 sagt, Rios Kuh ist cooler. Ja klar ist die Kuh cooler. Au, au, au, au. Ist ja auch eine Seekuh. Ja, eine Seekuh. Au, au, au, au, au, au. Ich habe hier noch einen, also ich habe eine Spekulation. Ich weiß übrigens nicht, weil ich habe ja jetzt so gestern nicht das Internet so richtig verfolgt, weil ich kein richtiges Internet hatte. Jetzt würde mich mal wirklich interessieren, ist das wirklich so, dass die knapp 19 Milliarden Euro, das sind Milliarden wohl, ja, 19 Milliarden Euro Krankenkasse, dass die wirklich Griechenland jetzt zugutekommen? Ist das wirklich so? Keine Ahnung. Okay, dann habe ich das nur, ich habe mir so ein paar Sachen nur durchgelesen, die News. Aber wenn das wirklich so ist, Sekunde. Wenn das wirklich so ist, das ist eine bodenlose Frechheit. Sollte Schäuble, wirklich den bringen und die 19 Milliarden aus der Praxisgebühr in Griechenland einzahlen. Sollte das wirklich so sein? Ja, leck mich aber einer ans Arsch. Also Jackel sagt ja, wir haben jahrelang Praxisgebühr für Griechenland bezahlt. Okay, sollte das wirklich irgendwo legit werden und offiziell veröffentlicht, ja, jetzt in irgendeinem, dann brennt aber der Baum noch. Dann brennt aber wirklich der Baum, weil irgendwo ist der Grenze erreicht. Ja? Ich zahle doch hier nicht meine Praxisgebühren und meine Krankenkassenbeiträge und die verfeuern die Kohle dann in Griechenland. Also irgendwo ist ja auch mal wirklich der Spaß vorbei. Jetzt mal ehrlich, also ich kann das überhaupt gar nicht mehr in Worte fassen. Das ist egal, ob das Griechenland oder die Banken kriegen, das hat da einfach nichts zu suchen. Das ist völlig wurscht, ob das jetzt Griechenland persönlich kriegt, ja, oder die Banken. Das ist mir total egal. Das hat niemand erstmal grundsätzlich zu bekommen. Das geht einfach nicht. Danke. Ein Randtusch. Nee, aber jetzt mal ehrlich, Jule. Oder siehst du das anders? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ja, das weiß ich, aber du hast trotzdem immer eine Meinung. Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so beschlossen ist. Ich habe die Nachricht nicht mitverfolgt, also weiß davon nichts. Und ich wenn weiß auch nicht, es beschlossen sein würde. Dann geht es sowieso nicht an den armen Griechen, der da jetzt für 500 Euro im Monat leben darf, sondern an die Banken und daran, dass die EU und das Geldsystem nicht zusammenkackt. Ja, das mag das ja alles sein. Das verstehen die meisten sowieso nicht, dass im Grunde die Griechenland-Rettung eine Rettung ist, auch um Deutschland den Arsch zu retten. Weil wenn die EU untergeht, dann ist auch die Deutschland mit dabei. Ja, das weiß ich. Aber würdest du trotzdem, ist es nicht gerechtfertigt zu sagen, wir schicken 19 Milliarden aus unseren Beiträgen irgendwo quer durch die Lande an irgendwelche Banken? Ja, aber du tust doch, also du nicht, aber Deutschland tut doch auch schon die ganzen Steuergelder dahin pulvern. Was ist denn da jetzt der Unterschied? Das ist ein großer Unterschied. Also mit den Steuergeldern, da habe ich ja noch relativ wenig Einfluss drauf, weil wir ja eine direkte Steuer eben haben. Ja? Da habe ich wenig Einfluss drauf. Aber du glaubst doch wohl mal ganz, ganz, ganz, ganz stark, dass sobald ich rausfinde, dass das so sein wird, da werde ich mir entweder eine andere Krankenkasse suchen, mit einer anderen meine ich entweder keine, ja? Weil es geht ja nicht anders. Ja, aber oder du weißt halt schon, dass es gesetzlich verpflichtet ist, dass du krankenversichert bist. Ja, weißt du was, die können mich so richtig in den Arsch lecken. Wenn ich dazu gesetzlich verpflichtet bin, dass ich krankenversichert bin, dann sind die auch gesetzlich dazu verpflichtet, meine Beiträge in einem vernünftigen Rahmen zu halten und unter anderem mit meinen Beiträgen vernünftig zu wirtschaften. da sind die zu verpflichtet. Genauso wie ich dazu verpflichtet bin, mich versichern zu lassen. Das ist eine Win-Win-Situation. Und das ist kein Win-Win, das ist nicht fair, das ist einfach Beschiss, richtiger Beschiss. Das Ding ist, Deutschland ist ein Exportland und hatte 2011 den besten Export seit langem. Und Export funktioniert nur, wenn die Länder, die kaufen, auch kauffähig sind. Und wenn Griechenland untergeht und zum Beispiel, dann fällt das weg. Und wenn man Griechenland jetzt zum Beispiel raus katapultiert, dann folgte auch Italien, Spanien und wie auch immer und eine sogenannte West-Euro-Zone oder was auch immer da die Leute auf eine Idee bringt, wie den Henkel oder so, das bringt's nicht. Und im Grunde retten alle momentan nur ihren eigenen Arsch und eine Merkel auch nur den Deutschen. Das glaubst du jetzt nicht wirklich, oder? Doch, das hat man gemerkt. Das hat man gemerkt letztes Jahr um Oktober, November. Da war es, also ich war auf einer Podiumsdiskussion von so einem Ökonom, der auch mit der Merkel, mit der Merkel in. Geschlafen hat. Nein, er heißt ja nicht Rio und schläft mit der Merkel. Ja. Also, er hat gesagt, im Grunde. Hatten die Bevölkerung mehr Angst vor 2008 und der Krise als heute. Und dabei ist es, also 2011, viel schlimmer, als es 2008 war, weil man hätte, er hat es so formuliert, dass eigentlich das Geldsystem das Wirtschaftssystem momentan kurz vor Ende steht und der Explosion und jedem Moment das schlimmer werden könnte als 1929. Und dadurch, dass Deutschland und Frankreich und die EU für so Länder wie Griechenland bürgen, fällt halt der Kapitalismus nicht in sich zusammen, weil die Leute immer noch reinpushen und dann irgendwie mit irgendwelchen komischen Sachen Geld spekulieren und. Würden das aber Deutschland und Frankreich und die EU nicht machen, dann wäre das schon längst alles dahin. Jule? Mal ganz ehrlich, ja? Ja. Mal ganz ehrlich. Du kannst nicht mit Geldern, und wir reden jetzt von der Krankenkasse, du kannst nicht mit Krankenkassengeldern, das kommt noch dazu, es ist ja, nicht jeder zahlt ja Krankenkassenbeiträge, logischerweise, sondern halt wer denn nur. Nicht? Naja, zum Beispiel zahlen Krankenkassenbeiträge mal ganz flockig wirklich nur die, die halt auch krankenversicherungspflichtig sind. Das sind alle in Deutschland Krankenkassen verpflichtet. Nein, wir reden jetzt aber gerade von nein, das stimmt doch so. Natürlich, selbst ich als Student bin verpflichtet, wenn ich meine Krankenkasse von 78 Euro nicht bezahle. Da fängst du an, wir fangen aneinander vorbeizureden. Ich rede nicht im Chat, ich rede nicht mit dir. Also, meinst du Vorstände von AGs sind selbstständig oder was? Selbstständige müssen auch Krankenkasse bezahlen. Was meinst denn du jetzt? Das ist doch kein Vergleich. Du musst doch bitte mal bei einem reellen, seriösen Vergleich bleiben dabei. Es ist nicht so, dass jeder Krankenkasse wirklich bezahlen muss. Ja? Es gibt auch private Krankenversicherungen als Beispiel. Es ist nicht jeder krankenversicherungspflichtig in Krankenkassen, die 13,8% erheben. Das stimmt einfach so nicht. Nein, aber sie müssen entweder privat oder sie müssen gesetzlich krankenversichert sein. Ja. Aber sie müssen krankenversichert sein. Ja. Ich rede jetzt aber, es muss nicht jeder eine Krankenkasse haben, die das Geld nach Griechenland trägt. Das muss nicht jeder haben. So, erstens. Zweitens, die können nicht mit diesem Geld Schacher treiben und irgendwelchen Schabernack sich ausdenken. Das funktioniert so einfach nicht. Der nächste Schritt ist doch logischerweise, die Mehrwertsteuer um mindestens ein, wenn nicht sogar 2 Prozentpunkte anzuheben, damit das Spiel noch funktioniert. Das kann so doch alles gar nicht funktionieren. Ich meine, ich muss doch kein super Rechner dafür sein, um zu erkennen, okay, jetzt sind wir richtig verarscht. Also richtig verarscht. Ich habe wirklich eine hohe Toleranzgrenze. Aber da ist jetzt der Punkt, wo ich sage, okay, das ist wirklich etwas zu knusprig. Ja. Ich finde halt, das macht keinen Unterschied, ob warum reagierst du da jetzt bei den Krankenkassen so? Alter, weil das keine direkte Steuer ist. Das sind, okay, wofür zahlst du Krankenkasse? Ja? Wofür? Damit ich krankenversichert bin und zum Arzt gehen kann. Aha. So, wofür zahlst du noch Krankenversicherung, deiner Meinung nach? Ja, wahrscheinlich, dass du auch zum Arzt gehen kannst. Ja, wofür also zahlst zumindest du denn noch? Nein, ich bezahle meine Krankenkasse eigentlich nur noch, damit ich, wenn ich zum Arzt gehe, damit ich erstens nicht aus der Uni geschmissen werde, weil wenn ich sie nicht zahle, setze ich meine Krankenkasse mit der Uni auseinander und dann werde ich nicht aus der Krankenkasse geschmissen, nämlich von der Uni, das ist so geregelt. Und ich bezahle meine Krankenkasse damit, wenn ich krank bin, ich zum Arzt gehen kann oder ich meine Tabletten kriege, die ich für meine chronische Krankheit brauche und so. So. Das heißt, du investierst also für medizinische Vorsorge und medizinische Nachsorge. Sehe ich das richtig? So. Dieses Geld, was da jetzt eingezahlt wurde, steht dann logischerweise für welchen Zweck zur Verfügung? Nur damit ich das jetzt gerade mal so weiß. Wie bitte nochmal? Das ich Geld. Ich habe gerade im Chat gelesen. Das Geld? Ja, natürlich. Das Geld, was du eingezahlt hast. Ja. Was soll das denn dann bitte für die Zukunft ausgleichen? Wofür ist das Geld denn dann gedacht, was alle eingezahlt haben? Ist das dafür, dass das irgendwo verheizt und verschachert wird? Oder ist das dafür vielleicht gedacht, dass man in medizinische Versorgung investiert? Nur damit ich das einmal begreife. Das Ding ist doch aber, dass doch mein Geld, was ich einzahle, egal ob ich krank bin oder nicht, sowieso für andere drauf geht. Weil das ist doch dieses Solidaritätsprinzip. Das heißt, dass alle einzahlen und selbst wenn es jemand nicht braucht, es dann zum Beispiel dann die Kasse, die Krankenkasse verwaltet, um jemand anderem da was Teures zu bezahlen. Und warum? Klar du ist verstehst das nicht, oder? Nein, das Ding ist, ich reg mich da nicht drüber auf und es ist mir auch egal, weil, weil Griechenland kriegt nicht nur die Krankenkassengehälter, ob die jetzt die Krankenkassen das machen oder die Banken machen oder der Staat macht. Da müssen wir uns über alles aufregen. Also ich kann da jetzt deinen Rand nicht so, weil da musstest du ja über alles ranten. Nee, ich rante. Okay. Okay. Weil ob jetzt, weil weißt du, ob jetzt, nee, guck mal, ob jetzt, ich kann schon verstehen, was du meinst. Du meinst mit den Krankenkassengeldern, das ist für die Krankenkasse da und das bla und so, aber die Steuergelder hätten auch für was Sinnvolles in Deutschland ausgeben können. Aber ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich keine Ahnung zu dem Thema habe und deshalb ist es total bescheuert, mit mir da sowieso drüber zu diskutieren. Ja, aber es geht doch nur um deine, okay, deiner Meinung nach. Ja, aber ich muss, kann doch nur eine Meinung mir bilden, wenn ich Ahnung vom Thema habe. Tut mir leid, wenn du... Das Thema ist, es wurden 19 Milliarden Euro gesammelt, die jetzt nach Griechenland in den Ofen geschickt werden. So, ist das gerechtfertigt, ja oder nein, wenn es so ist? Das ist das Thema. Nein. Nein, ist es nicht. Aber das waren auch schon die Steuergelder zu den Konditionen und in der Absicht nicht, weil das kommt nicht unten bei den Griechen an. Die Steuergelder-Debatte ist mir gerade völlig gleichgültig, gut, weil das eine andere Baustelle ist. Gut, ich sage nein, es ist dass die 19 Milliarden von der Krankenkasse auch nach Griechenland geht, ist genauso sinnlos, weil es kommt auch nicht bei dem gleichen kleinen Griechen an. Danke. Sekunde bitte. Als Sabtur meint, die 19 Milliarden kommen direkt zurück. Ey, Merkel ist doch so unglaublich Banane, dass sie uns vorrechnet, wie unglaublich geil das ist. Die sagt nämlich, da kriegen wir ja Zinsen drauf, wenn wir das verleihen, ne? Sag mal, die pennt doch auf dem Baum, oder? Das ist doch jetzt nicht wahr, das zu sagen. Das ist doch jetzt mal wirklich, also wenn ich das glaube, okay, dann tut's mir ehrlich gesagt leid, ja. Also es tut mir leid, wenn ich wirklich glaube, dass die Griechen uns das mit Zinsen zurückzahlen. Dann muss ich wirklich dumm sein. Und wenn ich dann jetzt noch überlege, dass diese Dummheit eventuell auch noch geglaubt wird. Ja. Ja, aber das ist die ganze, weißt du, das ist, ja, du kannst dich jetzt weiter darüber aufregen mit den Krankengeldern, aber die ganze Griechenlandrettung ist für den Arsch, weil es ist nicht Griechenland rettet, es rettet die Banken und die Finanzgeber. Das ist mir egal, wen nein, mir es aber rettet. Nicht, weil es ist es hat niemanden. Okay, man möge mich egoistisch oder so nennen. Ja, das möge man jetzt vielleicht tun. Aber mir ist es komplett Latte, ob das Geld jetzt dahin, hierhin, dorthin geht. Ja? Das Geld gehört erstmal grundsätzlich nirgendwo hin. So, nirgendwo. Nirgendwo. Einfach nirgendwo. Es bleibt da, wo es ist. Und wenn es da ist, wo es halt ist, dann gehört dieses Geld den Leuten zurückverteilt, die es eingezahlt haben von mir aus. Oder als Investition in die Zukunft. zum Beispiel die Zukunft keine 10 Euro mehr für die Praxisgebühr, sondern eventuell 5 Euro. Jetzt gerade läuft das Spiel andersrum. Wir entwickeln uns dahin, wo wir irgendwann dann 15 Euro Praxisgebühr haben werden, weil die nämlich dann sagen, oh, wir müssen die Beiträge erhöhen und wir werden auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine höhere Praxisgebühr haben müssen, denn wir haben 19 Milliarden einfach hier mal so durchgepustet. Das ist es doch. Und gerade medizinische Versorgung ist etwas, wo man jetzt wenig mit spaßen sollte in dem Bereich. Ja, und es ist schon eine Unverschämtheit, einen Zehner dazu zahlen. Das ist schon eine Unverschämtheit. Aber irgendwo ist einfach die Grenze erreicht. Und das ist die Grenze. Das ist einfach die Grenze. Naja, ist denn gesagt, dass wenn die 19 Milliarden jetzt nach Griechenland gehen, du nicht deine teure OP bekommst, wenn du einen Penisbruch hast? Es geht nicht um eine teure OP, die ich nicht bekomme. Aber ich glaube, du verstehst einfach nicht meinen Punkt. Nee, es geht nicht um die teure OP, die ich dann nicht bekomme. Es geht darum, meine teure OP werde ich sowieso dann halt bekommen. Ja? Es geht darum, dass das Geld eingezahlt wurde mit einem gewissen Verwendungszweck. Ich kann doch auch nicht auf mein Konto zahle ich Geld für meine Miete ein, sagen wir mal. Ja? So. Und dann kommt mein Vermieter und sagt, hier, ich hätte gerne von Ihnen die Miete, Herr Burns. Und dann sage ich, ach komm, Arsch geleckt. Und ich überweise das dann irgendwie an einen Swingerclub oder so. Ja? Und dann sage ich, ah, hör mal, der Swingerclub gibt mir aber mit Zinsen zurück. Muss er jetzt einfach mal ein Jahr warten. Siehst du da irgendwo vielleicht eine Konsequenz? Dass ein gewisser Verwendungszweck fremd entwendet? Irgendwas wurde. Ja, der Verwendungszweck stimmt. Ja, aber nicht die Ökosteuer vom Benzin wird doch auch für die Rentenbeiträge benutzt. Okay, ich gebe dir ein anderes Beispiel. Wurde ja auch fremd. Gut, ich gebe dir ein anderes Beispiel, womit du dich vielleicht direkt besser identifizieren kannst. Der Felem, die meint übrigens, du hast die Stimmung getötet. Ja, das ist mir egal. So, ich gebe dir ein direktes Beispiel der Zweckentfremdung. Nehmen wir an, Gauck würde die Krankenkasse dafür benutzen, um die Linke komplett zu demaskieren und das ganze Geld dafür investieren, die ganzen SED- und Stasi-Verbrechen aufzuklären. Was würdest du dann sagen? Würdest du dann sagen, yo, Krankenkasse, das ist der richtige Beitrag für den richtigen Verwendungszweck? Alex, oder würdest du Amok laufen? Ja, das ist, Jule, das ist mir gerade egal. Das ist mir egal. Ja. Und selbst wenn gleich keiner mehr da ist, ja, das ist mir egal. Oh Mann. Aber mir ist es nicht egal, wenn du unseren Hörer hier vergraulst. Ich vergraule die nicht. Du hast natürlich den Schlüssel nicht umgedreht und hast die ganze Zeit Gas getreten. Dann musst du auch damit leben, dass ich im ersten Gang mit 120 ins Anfahr. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe mich auf jede Diskussion eigentlich rausgehalten. You got me started. Das ist überhaupt nicht wahr. You got me started. Jetzt gib mir nicht die Schuld. So. Und wie sieht es dann jetzt aus? Wäre das dann gerechtfertigt oder? Nein. Nein, wäre nicht gerechtfertigt. Aber ich habe doch schon gesagt. Guck mal, der Dissident bleibt bei dir. Aber ich habe doch schon von Anfang an gesagt, dass das nicht okay ist, aber dass es mich nicht so... Es bringt mich jetzt nicht so in Wallung, wie es dich in Wallung bringt. Es fragt wirklich übrigens gerade noch jemand, was denn jetzt mit SQL-Injection ist. Das fragt jetzt gerade wirklich noch jemand. Also ich hoffe, der Teddy meint das nicht ernst. Ja? Okay, jetzt können wir es ja, wir sind ja fast am Ende. Es gibt heute kein SQL und SQL-Injections. Das gibt's morgen. Morgen machen wir... Ja, referenzielle Integrität von SQL Systems und SQL Injection per F5 Tab oder F4 Alt. Herr Jule, wir sind am Ende, oder? Ich soll sagen, das ist vollkommen okay, wenn die einfach das Geld weitergeben. Und ich verstehe gar nicht, was du hast. Wer? Man muss mal kurz lesen hier. Ja, man muss ja alles hier einmal. Ja, genau. Ja. Nee, das würde ich ja merken. Also, wenn du jetzt wirklich sagen würdest, das würde ich merken. Ja, aber ich finde das vollkommen okay. Was findest du vollkommen okay? Ah ja, dass die 19 Milliarden von der Krankenkasse jetzt nach Griechenland gehen. Du hast Ei gesagt. Ei, ei, ei. Falls du, dass du das einfach mal machen musst. Ich verstehe sowieso nicht, warum du dich da so aufregst. Sagt das eigentlich, das würde mich bei interessieren, sagt das jeder bei euch eigentlich? Keine Ahnung, ich achte da nicht so drauf. Weil der Rigo sagt das auch. Als Satzanfang. Ich finde das total geil. Du spinnst. Ich finde das echt super. Das war nämlich mein Thema. Mein Thema war heute, hahaha, der Rio hat einen Knall und hahaha, der Rio spinnt. Aha. Wenn ich nur 80 Euro im Monat bezahle, ja, warte mal ab, wenn ich hier freiberuflich arbeite, dann sind es 144 oder so. Und wenn ich mich selbstständig mache, dann sind das irgendwie 300. 350, je nachdem wie alt du bist. Vielleicht irgendwann ich mal ein Besserverdiener werde. Wird das noch mehr. Wobei, nee. Das ist es ja auch egal. Ab besser verdienen, das ist auch wie mit den Steuern oder so. Da wird dann der höchste Zinssatz und es geht irgendwie nicht höher als, keine Ahnung was, 600 oder so. Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Der Dissident beißt auch schon gleich in den Laptop. Den kann er eigentlich mir schenken, bevor er ihn zerbeißt, oder? Findest du nicht auch? Ja, ja, klar, weil du bald einen besser verdienenden Job hast und dann halt hier dick die Moppen nach Hause trägst. Ja, klar. So, gute Nacht, Alex. Und das nächste Mal, also morgen geht es dann wirklich um SQL und um die VM-Cluster. Ja, genau, aber die neuen VM-Cluster, nicht die alten, sondern wir sprechen halt über VM-Cluster HASAMA 1 und HESA D2. Mhm. Okay, ja, war es das dann für heute? Ja, tschüss. Okay, cool. Dann würde ich einfach sagen, Jule. Rio. Ich möchte doch kurz die Kanzel einspielen. Warte mal. Sekunde. Ja. Ich wollte doch die Kanzel einspielen. Die Kanzel? Das ist gemein. Tschüssi! Glaubt mir, es ist gut für euch. Das, was ihr gebt, muss euch sonst keiner nehmen. So, wir sagen einfach mal tschüss und wir mauen dann jetzt noch zu dem Lied vielleicht ein bisschen, weil wir mauen zu dem Lied. Tschüss, Jule. Tschüss.